Als das Flugzeug abhob und sich in die Kurve legte, spähte ich aus dem Fenster. Ein Augenblick lang schien es, als bliebe die Zeit stehen. Dann drehte das Flugzeug nach Süden ab und unter mir schrumpfte alles. Häuser, Supermärkte und Straßencafés, über die Erde verteilt in kartografierter Unbeständigkeit. Das Flugzeug kreiste noch einmal kurz über der Insel und im nächsten Moment verschwand die Welt, wie ich sie kannte. In hellen Sommernächten. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von John Burnside. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Hörspielbearbeitung Barbara Meerkötter. Zweiter Teil. Auf der Fahrt nach Birmingham regnete es ohne Unterlass. Kein Licht, aber auch keine Dunkelheit. Nur ein verwaschenes, tristes, kaltes Grau. Ein tiefhängender Regenhimmel über Lagerhallen und Schrottplätzen, die zwischen den einzelnen Stationen an uns vorbeizogen. Um 5 Uhr nachmittags kam ich schließlich im warmen, gemütlichen Foyer meines Hotels an. Keine Ahnung, wie Mutter es aufgespürt hatte, aber es war perfekt. Es war ein altes Gebäude mit eigenem Garten und laut Broschüre nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Draußen brannte bereits eine Straßenlaterne, die weiches, orangefarbenes Licht ins Fenster meines Zimmers warf. Ein Licht, bei dem ich mich geborgen und gegen die Zeit gefeit fühlte. Ich stellte die Tasche aufs Bett, packte aus und trat ans Fenster. Der Blick ging über einen Kiesweg und einen etwas ungepflegten Rasen auf eine baumbestandene Straße und darüber hinaus auf einen Park. Offenbar ein von einem Gitterzaun geschützter Spielplatz für kleine Kinder. Er lag einsam und still im fahlen orange-roten Laternenlicht. Ich setzte mich aufs Bett. Vermutlich bliebe noch genügend Zeit, ins Krankenhaus zu fahren. Aber ich wollte nicht am Abend kommen, im Regen, wenn er seine Medizin nahm und sich für die Nacht zurechtmachte. Ich wollte nicht ins Krankenhaus. Stattdessen wählte ich die Nummer von daheim und wartete, während es klingelte. Niemand nahm ab. Nachdem es etwa ein Dutzend Mal geläutet hatte, meldete sich der Anrufbeantworter. Dies ist der Anschluss von Angelika Rostal. Ich bin gerade beschäftigt. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Mutters Stimme klang so weit weg, so abstrakt, dass es mir plötzlich vorkam, als wäre die Stimme, die ich hörte, überhaupt nicht ihre Stimme, sondern die einer Betrügerin. Ich war schlagartig überwältigt von dem Gedanken, dass ich zu weit gereist war, auch zu lang, und dass ich nun, da ich hier war, an diesem fremden Ort, nicht bloß Mutters Stimme aus großer Distanz hörte, sondern auch wie das ganze Haus, der ganze Raum, den ich normalerweise einnahm, verstummte und sich um meine Abwesenheit schloss. Ich fühlte mich mit einem Mal so erschöpft, dass ich mich angezogen aufs Bett legte und gleich in einen unruhigen Schlaf fiel, verfolgt von einem Traum, der in den nächsten Stunden noch mehrere Male wiederkehrte. Ein Traum, in dem die Siegfrieds und Jungen noch lebten, aber irgendwo gefangen waren, in einer unterirdischen Kammer, vielleicht auch unter einem umgekippten Boot, und ich konnte sie hören, wie sie riefen. Der Traum hatte die ganze Nacht gedauert. Ich war eingeschlafen, dann wieder aufgewacht oder halb aufgewacht in einem dunklen Zimmer. Einmal hatte ich gemeint, real einen Jungen rufen zu hören. Ich dachte, der Ruf käme aus dem Park auf der anderen Straßenseite. Lange war ich am Fenster stehen geblieben und hatte über den Garten zum kleinen leeren Spielplatz im orange-roten Laternenlicht geblickt, konnte aber niemanden entdecken. Nun war ich müde. Und der Ärger darüber, in ein Krankenhaus fahren und einen kranken Mann besuchen zu müssen, den ich noch nie gesehen hatte, kehrte wieder. Und wenn ich einfach meine Sachen packte und gleich wieder nach Hause führe? Aber dann fiel mir Mutter ein. Und ich zog den Mantel an, ging runter zur Rezeption und bestellte ein Taxi. Als Kate Thompson mir durch die Menge unbekannter Leute, die sich im Krankenhausflur neben dem Wartebereich aufhielten, langsam entgegenkam, wusste ich zum einen sofort, dass sie es war und zum zweiten, dass etwas passiert sein musste. Nur kam ich nicht auf den Gedanken, dass Aril Fredriksen tot sein könnte. Ich meine, ich unternahm doch nicht diese weite Reise, nur um dann festzustellen, dass der Grund für meine Fahrt wenige Stunden vor meiner Ankunft aufgehört hatte zu existieren. Überrascht stellte ich fest, wie groß Kate Thompson war. Nicht dick, nicht einmal hochgewachsen, sondern groß, solide, raumeinnehmend. Kate Thompson war von einer unerschütterlichen Präsenz. Sie ging direkt auf mich zu. Liv, das war keine Frage. Sie sind hier. Kate Thompson war um die Mitte 40. Ihr Haar war von einem dunklen Kupferrot, gefärbt nahm ich an. Und von ihrer Müdigkeit ging etwas seltsam Ansprechendes, fast Glamouröses aus. Ich hatte mich schon damit abgefunden, dass Sie nicht kommen. Tut mir leid, es hat länger gedauert als erwartet. Sie deutete ein Nicken an. Er starb letzte Nacht. Ich meine, es war früh am Morgen. Ah. Es gab Komplikationen. Ich verstehe. Dabei verstand ich keineswegs, was das bedeutete. Und mir wurde klar, dass ich nicht einmal wusste, woran er gelitten hatte. Was für Komplikationen meinte sie? Wir hatten gehofft, dass Sie gestern Abend kommen. Ich hatte es gehofft. Mein Flieger hatte Verspätung. Es war nicht seine Idee, Ihnen zu schreiben, und ich habe ihm auch nichts davon gesagt, dass ich mich mit Ihnen in Verbindung gesetzt habe. Erst als ich wusste, dass Sie kommen. Tut mir leid. Mir war gerade zu verstehen gegeben worden, dass er Sie nicht gebeten hatte, mir zu schreiben und ein Exemplar seines Buches zu schicken. Möchten Sie ihn vielleicht sehen? Ich könnte darum bitten, wenn Ihnen danach ist, ihn zu sehen, sich von ihm zu verabschieden. Ich schüttelte den Kopf. Ich wollte ihr sagen, wollte es hinausschreien, dass Ariel Fredriksen tot war und dass ich ihn nie kennengelernt hatte. Wie also sollte ich mich von ihm verabschieden können? Ich wollte schreien, dass ich ihn nicht kannte. Genauso wenig, wie ich sie kannte. Sie hat es auf sich genommen, sich in mein Leben einzumischen. Und das war auch schon alles. Ich wollte schreien, aber ich tat es nicht. Stattdessen schüttelte ich nur den Kopf und sagte, das sei nicht notwendig. Das bestürzte sie natürlich, und ich rechnete damit, dass sie jeden Moment in Tränen ausbrechen würde. Also wartete ich. Aber nach einer Weile spürte ich, dass sie ihren eigenen Gedanken nachhing. Einer Erinnerung, die nichts mit mir zu tun hatte. Es war nicht gerade das Zeichen, auf das ich gewartet hatte, aber ich entschied, es müsse genügen. Sie sind bestimmt sehr müde. Ich sollte jetzt gehen, damit Sie ein bisschen zur Ruhe kommen. Sie hob den Kopf. Ihre Augen waren trocken und ihr Blick wirkte ungewöhnlich gelassen. Sie sind die ganze Nacht aufgewesen. Dann schaute ich aus irgendeinem Grund auf die Uhr. Was reden Sie da? Müssen Sie irgendwo hin? Nein, ist bloß, ich dachte, ich lasse Sie... Ich verstehe nicht. Ja, tut mir leid. Er hat auf Sie gewartet. Hat sich größte Mühe gegeben, lang genug durchzuhalten. Selbst den Schwestern ist das aufgefallen. Sie musterte mich nun aufmerksam. Studierte mich, als hätte sie gerade eine neue Lebensform entdeckt, mit der sie noch nicht recht vertraut war. Ich dachte nur, wenn Sie nirgendwo hin müssen, könnten wir vielleicht einen Kaffee zusammen trinken. Und dass Sie jetzt, wo Sie schon mal da sind, vielleicht ein wenig reden wollen. Worüber denn? Ich wusste wirklich nicht, was sie meinte. Nun, ich könnte Ihnen erzählen. Ich dachte, da Sie nie Gelegenheit hatten, ihn kennenzulernen. Sie riskierte ein flüchtiges Lächeln. Ich könnte Ihnen etwas über ihn erzählen. Schließlich war er ihr Vater. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte, außer... Was ist mit Ihnen? Waren Sie... Waren wir was? Ein Paar? Naja, auf seine Weise vielleicht. Aurel war so eifrig damit beschäftigt, die ganze Welt zu lieben, dass er sich mit Einzelnen nie lange aufhielt. Das Café ist gleich da drüben. Es ist ganz nett. Das Café war gar nicht nett. Es war nicht einmal ein richtiges Café. Nur ein Stück des Hauptgangs, das abgetrennt und mit Tischen und Stühlen vollgestellt war. Was heißt eigentlich Liv? Wie bitte? Sie war offensichtlich bereit, einen neuen Anfang zu wagen. Ihr Name, Liv, wie Liv im Englischen. Leben oder so. Ich winkte ab. Die Frage ärgerte mich. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, was Ihre Mutter Ihnen über ihn erzählt hat. Deshalb frage ich lieber, damit ich nicht endlos etwas erzähle, was Sie bereits wissen. Sie hat mir gar nichts erzählt. Sie meinen, Sie haben gar nichts über ihn gewusst? Nicht, wer er war, was er getan hat? Bis sie mir geschrieben haben, kannte ich nicht einmal seinen Namen. Und selbst da... Selbst da? ...wusste ich nicht, ob er wirklich derjenige war, der ihre Behauptung nach sein sollte. Sie biss sich auf die Lippen. Und Ihre Mutter hat nie von ihm geredet? Nein. Vermutlich hatte Kate Thompson Artikel über Angelika Rostal gelesen, hatte über sie im Internet recherchiert und das Bild der kaltherzigen Einsiedlerin gepflegt, der allein ihre Arbeit wichtig ist. Sie hat nie von der gemeinsamen Zeit in Oslo geredet? Ich kann mir nicht denken, dass es darüber viel zu reden gab. Die Beziehung hat schließlich nicht lange gehalten. Aha, so viel hat sie Ihnen immerhin erzählt. Sie hat mir gar nichts erzählt. Sie hat all das hinter sich gelassen und ist jetzt glücklich dort, wo sie ist. Glücklich? Ja. Wie das? Wie bitte? Wie ist sie glücklich? Ich denke nicht, dass sie das etwas angeht. Sie haben recht, es geht mich nichts an. Sie aber sollte es etwas angehen. Ich hätte nicht sagen können, ob sie ernstlich verärgert war oder mir oder sich selbst nur etwas vorspielte, um nicht von einer privaten und vielleicht ein wenig beschämenden Trauer überwältigt zu werden, von der ich nichts mitbekommen sollte. Er war ihr Vater. Sie können mir doch nicht erzählen, dass es in Ordnung war, wie Sie beide einfach getan haben, als gäbe es ihn gar nicht. Niemand hat so getan, als ob. Er hat uns verlassen, mehr nicht. Und er wurde vergessen. Hat Ihnen Ihre Mutter das erzählt? Ich dachte kurz nach. Mutter hatte mir gar nichts erzählt, ich hatte es nur vermutet. Er war ein guter Mensch. Wenn Sie ihn kennengelernt hätten, würden Sie das auch sagen. Bestimmt war er das. Aber Sie haben ihn nicht kennengelernt. Und ich glaube, es wäre gut für Sie wie für ihn, wenn Sie sich von mir etwas über ihn erzählen ließen, da Ihre Mutter... Sie riss sich zusammen. Sie wollte mich nicht verscheuchen. Er ist viel gereist. Quer durch die ganze Welt. Jede Reise sollte die letzte sein. Ich wartete immer darauf, dass er nach Hause kam, aber er fand, dass Reisen etwas war, was er tun musste. Auf seine Weise hat er versucht, die Welt zu verändern. Und wenn er sie nicht verändern konnte, wollte er doch, dass etwas geschieht. Das muss ziemlich einsam gewesen sein. War es, aber ich habe keinen Grund zu klagen. Sie log, natürlich. Er hat so viele Risiken auf sich genommen. Ich könnte sie einfach sitzen lassen. Natürlich war er manchmal deprimiert. Ist doch typisch für euch Skandinavier, oder nicht? Ihr brütet so vor euch hin. Er war ein guter Mensch. Aber er hat viel mitgemacht. Er hat gern gesagt, man müsse weitermachen. Könne nicht aufgeben, selbst wenn die Lage noch so hoffnungslos wirke. Nur war er erschöpft. Und dann kam er plötzlich nach Hause. Er sagte nichts, machte keine Versprechungen. Er ging einfach ins Haus und sah sich all das Zeugs an, das er aus so vielen Ländern mitgebracht hatte, und begriff mit einem Mal, dass sein Haus ein Museum geworden war. Obwohl ich eben noch fortgewollt hatte und ich Kate Thompson nicht sonderlich mochte, interessierte mich jetzt, was sie sagen wollte. Ich nahm an, sie hatte nur diese eine Geschichte zu erzählen, und ich spürte, dass sie bis zu einem Punkt vorgedrungen war, wo es wirklich mitreißend, tragisch oder lebensbejahend wurde. Irgendein entscheidender Moment, eine Wende, stand unmittelbar bevor. Nun, ich habe lang genug geredet und ich bin mir sicher, Sie sind... Sie zuckte mit den Achseln. Sicher sind Sie hungrig. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen, aber vielleicht danach? Vielleicht möchten Sie ja heute Abend zum Essen kommen. Meine Adresse haben Sie? Ich sehe Sie dann gegen 7 Uhr. Sie drehte sich um und ließ mich mit einem halbleeren Kaffeebecher sitzen. Kaum war Kate Thompson fort, merkte ich, wie hungrig ich war. Es heißt, kommt man dem Tod nahe, fühlt man sich lebendiger. Ich wollte frische Äpfel und frisch gebackenes Brot, süßen Rahmkäse, Moltebeeren, gepökelten Hering, Möweneier, Jaitust. Vor allem aber wollte ich Schröje. Ich fuhr mit einem Taxi in die Stadtmitte und fand in der Hauptstraße ein winziges Delikatessengeschäft. Es gab sogar Jaitust. Ich war sehr zufrieden. Und kaum war der letzte Rest meines Einkaufs verzehrt, fiel mir auf, dass ich mir nichts zu trinken gekauft hatte. Mutter hatte einmal gesagt, dass eine Kunstgalerie an fremden Orten die beste Alternative zu einem guten Kaffee sei. Ich erinnerte mich, auf der Hauptstraße ein Plakat für eine Ausstellung gesehen zu haben. Wenn Mutter schon nicht bei mir sein konnte, könnte ich zumindest ihren Rat befolgen. Ich kann es nicht ganz erklären, aber in diesem Moment hatte ich ihr gegenüber ein schlechtes Gewissen. Der Vergleich hinkt ein wenig, aber es war in gewisser Weise mit dem plötzlichen Begreifen verwandt, das mich als Kind erschütterte, als mir mit einem Mal aufging, dass sie, meine perfekte Mutter, eines Tages sterben und ich ohne sie weiterleben würde. In ihrem Haus, in ihrem Garten, mit ihren Dingen. Jetzt wollte ich nur noch das Museumscafé finden. Und als ich ankam, fiel mir auch wieder ein, warum mir das Plakat aufgefallen war. Wilde Berechnung. Kunst und Natur von 1850 bis 1939. Ein staubtrockener akademischer Titel, der auf unerklärliche Weise mein Interesse weckte. Im Museum überraschte es mich, dass ich, als ich von Bild zu Bild ging, die meisten Werke bereits aus Mutters Büchern kannte. Ich wanderte langsam von Raum zu Raum, bis ich schließlich im Anschluss an eine Reihe impressionistischer Obstgärten wie erstarrt vor einem großen, dreuenden Bild stehen blieb, dem im letzten Raum der Ausstellung der Ehrenplatz eingeräumt worden war. Ich erkannte es natürlich auf Anhieb, hatte es aber noch nie in all seiner Pracht gesehen und war überwältigt. Überwältigt? Ja, aber nicht allein von seiner Schönheit, sondern auch von der Tatsache, dass dieses Bild eines von Mutters 2, 3 Lieblingswerken der Kunstgeschichte war. Bei ihr im Atelier hing ein gerahmter Druck und dass es ausgerechnet hier hing. Ich verspürte einen nicht unangenehmen Schwindel. Außer mir war niemand da, nicht einmal jemand vom Sicherheitspersonal. Ich setzte mich und betrachtete das Bild. Es war ein Ölgemälde, ein kleines Haus am Rand eines Sees, eine einsame weiße, durch einen Kiefernwald gesehene Hütte, die Fenster von einem weichen, goldenen Licht erhellt, das Dach beinahe so schwarz wie die Kiefern und das dunkle Wasser dahinter. Der Maler hatte dem fernwirkenden Himmel ein fahles, geisterhaftes Blau gegeben, so puderblau wie die Dämmerung am Ende des Sommers. Und das kleine weiße Haus mit dem schwachgoldenen Licht sah aus, als wäre es Teil einer Theaterkulisse. Temporär, provisorisch und nur vorübergehend bewohnt. Etus Verhüsten, 1907. The Fisherman's House. Es war, als würde ich heimgesucht. Als ich wieder aus meinen Tagträumereien erwachte, war mir, als würde ich beobachtet. Ich sah mich um. Hier war niemand. Doch der Eindruck, beobachtet zu werden, nahm sogar noch zu. Mich überkam plötzlich ein akutes Gefühl der Angst, der Panik, sodass ich rasch zurück zum Ausgang lief, durch einen leeren Raum nach dem nächsten. Ich blickte mich um. Mittlerweile regnete es ziemlich heftig, also ging ich los, schnell, ohne zu wissen, wohin. Schon 4, das überraschte mich. Ich sah mich nach einem Taxistand um. Ich musste zurück ins Hotel, trocken werden. Miss Rostel? Die Frau in der Rezeption reichte mir einen Umschlag. Eine Nachricht für Sie. Erstens ist die Wüste das Land des Irrsinns. Zweitens ist sie die Zuflucht des Teufels, der verbannt wurde, um zu wandern an ödem, verdorrten Ort. Durst treibt Menschen in den Wahn. Und der Teufel selbst ist verrückt, weil ihn nach der verlorenen Vortrefflichkeit dürstet. Verloren, weil er sich darin verschanzte und alles Übrige aussperrte. Absurd. Ich konnte mich nicht erinnern, Kate Thompson gesagt zu haben, in welchem Hotel ich abgestiegen war. Und sonst gab es niemanden in 1500 Kilometern Umkreis, der auch nur meinen Namen kannte. Niemand wusste überhaupt, dass ich hier war, außer Mutter. Es regnete die ganze Nacht. Ich legte mich aufs Bett und schloss die Augen. Ich glaube, einige Sekunden lang habe ich sogar geschlafen, ehe etwas Klick machte. In meinem Kopf. Irgendwo im Zimmer. Oder weiter fort. Ich schlug die Augen auf. Eine Weile lag ich da, dann stand ich auf und trat ans Fenster. Der Garten vor dem Hotel war leer. Nichts. Nur Regen, der in einen Kreis orange-rotes Straßenlicht fiel. Einen Moment lang meinte ich, im Park gegenüber jemanden zu sehen. Ein Mädchen oder eine Frau, die das Gesicht in den Regen reckte, den Blick fest auf das Licht in meinem Fenster gerichtet. Aber sobald sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah ich, dass ich mich irrte. Ich zwang mich, zurück ins Bett zu gehen. Am nächsten Morgen ging ich zeitig zum Frühstück nach unten. Niemand sonst war dort, also setzte ich mich an einen Tisch am Fenster und starrte über die Straße in den Park. Ich sah zum Spielplatz. Anfangs glaubte ich, er sei leer. Dann fiel mir ein Mädchen auf. 6, 7 Jahre alt, nicht weit vom Metallzaun, der um den Platz verlief. Die Kleine trug ein dünnes Baumwollkleidchen, darüber eine schäbige Strickjacke. Es war nicht richtig, dass sie sich da draußen herumtrieb, wo doch alles so nass war und weiterer Regen drohte. Da leuchteten Straße und Zaun unerwartet auf, fast als hätte jemand im Nebenzimmer eine Lampe angeknipst. Und ich sah, dass das Mädchen näher in den Zaun getreten war und im plötzlichen Licht zu mir herüberblickte. Das Gesicht strahlend hell. Allerdings war der Ausdruck in dem Gesicht der Kleinen grausam und gehässig. Eine Gehässigkeit, die aus irgendeinem Grund mir galt. Dieses Mädchen hasste mich. Nicht, weil ich etwas gesagt oder getan hatte, sondern weil es mich gab. In seiner Welt. Und weil es mich darin nicht haben wollte. Die Kellnerin kam mit dem Kaffee. Was ist? Geht es Ihnen nicht gut? Alles in Ordnung. Es ist bloß, das Mädchen hat mich erschreckt. Nun sah ich, dass niemand dort war. Nur eine magere Gestalt, die zur anderen Parkseite eilte. Eine Gestalt, die vielleicht das Mädchen war, vielleicht aber auch jemand anderes. Eine Gestalt, die aus meinem Blickfeld verschwand. Du siehst müde aus. Zu Hause gehst du am besten gleich erstmal ins Bett. Mutter holte mich vom Flughafen ab. Sie merkte gleich, dass irgendwas vorgefallen sein musste. Wie denn auch nicht? Sie erkundigte sich nicht nach Arild Fredriksen. Sie wollte nicht wissen, was geschehen war oder wie es ihm ging. Sie wollte gar nichts wissen. Aber sie ließ einen kleinen, schicklichen Freiraum zwischen uns, damit ich sagen konnte, was ich sagen wollte, falls ich mich zu reden entschied. Diese Entscheidung war symptomatisch für etwas, was Kate Thompson für Kälte oder Gleichgültigkeit gehalten hätte, was aber vermutlich für ein übertriebenes, beinahe rein formelles Feingefühl stand. Es ging ihr einzig um mein Wohlbefinden. Sie verhielt sich perfekt. Sie war perfekt. Und auf der ganzen Rückfahrt nach Hause litt ich drunter, dass ich diese Perfektion aufgrund bloßer Behauptungen einer mir kaum bekannten Frau in Frage gestellt hatte. Mittlerweile schien der Sommer, der echte Sommer, zu Ende zu gehen. Der warme, dramatische und zugleich fast wundersame Sommer verging, Tag um Tag, und ich wollte keinen Augenblick von dem verpassen, was noch übrig war. Ich wollte in den Wiesen spazieren, wollte im Birkenwald sitzen, wenn die Nachtdämmerung aus seinem Inneren troff. Ich wollte am Strand stehen und den großen Schiffen nachsehen, die langsam über das offene Meer dahinglitten. In diesen wenigen ersten Tagen hielt ich mich von allem fern, von der Hütte am Strand, aber auch von Kyrre. Dann aber sah ich ihn, Martin Crosby. Unerwartet, ungeplant. Er war nicht allein. Er war mit der Hyldra zusammen. Es war lächerlich, dass er und Maya sich gefunden hatten. Lächerlich, wie schnell es gegangen war. Sie waren draußen auf den Wiesen und ich konnte erkennen, dass Martin redete. Beim Gehen hin und wieder den Kopf drehte, um Maya anzuschauen. Und sie drehte sich hin und wieder zu ihm hin, sah ihm aber nie direkt ins Gesicht. Dabei wich sie ihm nicht aus, wirkte vielmehr zufrieden, vielleicht sogar hoffnungsfroh. Und es war schon beinahe rührend, mit anzusehen, wie selig Martin Crosby war, der da den Strand entlang ging mit diesem schönen, seltsamen Mädchen aus dem Norden. Dafür, dass ich nur allein sein wollte, um über rein gar nichts nachdenken zu müssen, scheint es verwunderlich, dass ich ausgerechnet die Gesellschaft von Mutters Freiern suchte. Vielleicht suchte ich einfach Ablenkung. Ich hielt es an diesem Vormittag sogar länger aus als gewöhnlich, denn Rüvol fehlte. Und das war seltsam und machte die übrigen Freier nervös und ruhelos, was mich wiederum interessierte. Sie wussten nicht, wie sie sich in seiner Abwesenheit benehmen sollten. Ohne Rüvol, der den Ton vorgab, hatte jeder Angst, er könnte etwas Dummes sagen oder tun. Wo wohl Herr Rüvol bleibt? Das weiß niemand. Er ist einfach wie vom Erdboden verschwunden. Sie lächelte. Seltsam, nicht? Die übrigen Teilnehmer der Teeparty fühlten sich jetzt noch unbehaglicher. Und ich begann zu begreifen, dass es Mutter überraschte, wie sehr ihr Rüvol fehlte. Wie zäh und unerfreulich die Samstagsveranstaltungen ohne ihn verliefen. Und dass sie in einem, wenn auch nebensächlichen Lebensbereich gelernt hatte, sich auf einen anderen Menschen zu verlassen. Das nächste Mal, als ich draußen auf den Wiesen war, wo der Salzwind vom Meer herüberweht, bei den Vögeln, den Wolken, dem weiten Horizont, konnte ich alles um mich herum sehen. Alles. Nur Maya sah ich erst, als es schon fast zu spät war. Sie lief über die obere Wiese, anfangs kaum mehr als eine flüchtige Bewegung, dann erst eine menschliche Gestalt. Sie tat so, als wäre sie allein. Aber ich glaube, sie wollte mir oder wem auch immer zeigen, dass sie sich verändert hatte. Jenes Spiel, das sie gespielt hatte, dieser alte Bluff, ein Wildfang zu sein, damit war es vorbei. Stattdessen strahlte sie eine immense, dunkle Ruhe aus. Einen Moment lang hatte ich Angst um sie. Und gleichwohl spürte ich, dass etwas Unheilvolles von ihr ausging. Aber es war bloß aufgesetzt, sagte ich mir. Und als sie ihre Pose einen Moment zu lang beibehielt, schüttelte ich den Kopf und wandte mich ab, bekümmert und beschämt. Hallo? Jemand zu Hause? Mutter ist nicht da. Aber kommen Sie doch mit in die Küche. Sie können da auf Sie warten. Sie kommt sicher gleich zurück. Ich habe nicht viel Zeit. Dann eben nur auf einen schnellen Kaffee. Ich habe gehört, Sie waren in England? Nach meiner Rückkehr war ich fest entschlossen gewesen, jede Erinnerung an Kate Thompson auszulöschen. Nur kurz. Das war nicht so leicht wie vermutet. Und? Was gibt es Neues hier draußen auf Qualöya? Nicht viel. Das ist gut. Schon zu viel passiert. Diese Jungen, die ertrunken sind. Wirklich seltsam, nicht? Ja, es ist ein schrecklicher Zufall, dass sie Brüder waren und das... Vor allem die unausgesprochene Andeutung, die Kate Thompson gemacht hatte, dass Mutter mich auf eine bestimmte Weise betrogen hatte. Wenn nicht durch direkte Lügen, so doch durch eine Reihe sorgfältiger Auslassungen. Kyrre Opta glaubt nicht, dass es Zufall war. Natürlich wusste ich, dass Mutter mir nie Anlass gegeben hatte, sie für jemanden zu halten, die willentlich betrog. Aber dieses Wissen reichte ohne den nötigen Glauben nicht aus. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich wissen will, was Kyrre Opta glaubt, aber Sie werden es mir bestimmt ohnehin erzählen. Mein Vertrauen in einiges, worauf ich angewiesen war, mein Gefühl der Zugehörigkeit, Mutter, die Geschichte, die wir teilten, war arg gebeutelt worden. Er meint, man habe sie geholt. Wie meinen Sie das, geholt? Von der Hyldra geholt. Ah. Und warum meint er das? Na, Sie haben doch selbst gesagt, was für ein merkwürdiger Zufall. Nein, das war kein Zufall. Aber die Hyldra war es auch nicht. Jedenfalls nicht in dem Sinne, was Kyrre unter Hyldra versteht. Die Hyldra ist eine Idee und keine Person, kein Ungeheuer. Damit ist nur gemeint, dass die Jungen empfänglich waren. Sie waren zu empfänglich für die Welt um sich herum. Was meinen Sie mit empfänglich? Empfänglich für was? Ich weiß nicht, aber die alten Leute hätten gesagt, der empfängliche Mensch fühlt sich zu dieser Idee hingezogen, weil er Sachen will, an die er nicht einmal denken sollte. Die Hyldra ist eine Idee. Früher wussten die Menschen das. Und weil sie es wussten, konnten sie sich diese Geschichte erzählen. Aber sie glaubten eben, dass Menschen empfänglich waren. Genau. Und? Was gibt's bei Ihnen Neues? Einen Moment sah er verblüfft auf. Dann lächelte er. Ein wenig traurig, wie ich fand. Ist schwer zu sagen. Ich komme schon so lange in dieses Haus. Ich weiß, es wird mir fehlen. Ich ziehe fort. Fange neu an. Wo? In Bergen. Das kommt plötzlich. Und dabei habe ich immer gedacht, Sie lieben den Norden. Ja, tue ich auch. Mir hat die Zeit hier gefallen, aber... Ich bin sicher, Mutter hätte er den folgenden Teil nicht erzählt. Es ist schon seltsam, wie die Dinge sich entwickeln. Naja, also vor Jahren, als sie noch jung war, da habe ich jemanden kennengelernt. Wir waren nicht lang zusammen, eigentlich nur ein paar Wochen. Und jetzt? Ja, ein wirklich unglaublicher Zufall. Wir haben uns wieder getroffen. Tja, wir wollen einen Versuch wagen. Und ich brauche eine Veränderung. Ich verstehe. Ich war enttäuscht. Dabei habe ich immer geglaubt, sie sei in Mutter verliebt. Ja, naja, das stimmt ja auch. Ich glaube, wir sind alle in sie verliebt, aber grüßen Sie sie bitte von mir und danken Sie ihr in meinem Namen. Wollen Sie das nicht lieber selbst machen? Sie ist sicher bald zurück. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Warum nicht? Erst habe ich gefürchtet, ich könnte es nicht erklären, aber dann wurde mir klar, dass ich es gar nicht brauchte, weil sie nicht fragen würde. Ihre Mutter ist ein erstaunlicher Mensch. Zweifellos eine große Künstlerin und auch eine große Seele. Aber ich für meinen Teil finde das bloß Menschliche etwas weniger schwierig. An der Tür blieb er noch einmal kurz stehen und sah mich an. Leaf, es gibt mehr als nur eine Art zu leben. Jetzt war ich richtig wütend auf ihn. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie sind Ihre Tochter. Aber das muss nicht heißen, dass Sie wie Sie sein müssen. Sie haben Ihr eigenes Leben. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben. Ich werde Mutter Ihre Abschiedsgrüße ausrichten. Ich weiß es nicht genau, bin mir aber ziemlich sicher, dass Martin in eben jener Nacht ertrank. Und ich hätte es auch fast verpasst, weil ich gleich nach dem Abendessen in meinem Zimmer eingeschlafen war und erst nach 10 wieder aufwachte. Ich hatte Mutter beim Kochen von Rüwolds Besuch berichtet, aber weder die Frau noch seinen Rat erwähnt. Mutter nickte und wir aßen. Unten am Strand habe ich Kero Obdahl getroffen. Er sagt, du hättest ihn seit deiner Rückkehr aus England nicht mehr besucht. Das stimmte. Du solltest zu ihm gehen. Er hat dich sehr gern, weißt du? Ja, weiß ich. Es ist bloß, er wird alles über meine Reise wissen wollen und... Und was? Ich würde lieber nicht darüber reden. Nun, dann mach's nicht. Das kann ich nicht. Warum nicht? Nicht alle sind so wie du. Was soll das denn heißen? Er ist gestorben. Tut mir leid. Muss es nicht. Schließlich war er für mich ein Fremder. Im Unterschied zu ihr. Sie hatte den Mann gekannt, den Kate Thompson mir beschrieb. Ich habe ihn nicht mal mehr gesehen. Er starb, bevor ich eintraf. Ach. Sie legte ihre Hand über meine. Alles in Ordnung? Natürlich. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gekannt. Sie zog die Hand zurück. Nun, das ist schade. Ja, wirklich? Ja. Ich glaube, er war ein guter Mensch. Und er hat seine Arbeit geliebt. Hast du ihn deshalb nicht geheiratet? Wegen seiner Arbeit? Geheiratet? Ach nein. Ans Heiraten habe ich nie gedacht. Warum nicht? Sie machte 1-2 Sekunden lang den Eindruck eines Menschen, der im Kopf eine einfache und ziemlich vertraute Rechenaufgabe löst. Diese Art zu leben wollte ich einfach nicht. Das war das Ende unserer Unterhaltung. Sie ging ins Atelier und ich auf mein Zimmer, wo ich über einem Bildband einschlief. Gegen 10 wachte ich auf und nahm als erstes mein Fernglas vom Tisch und sah zur Hütte hinüber. Ablenkung. Ich stellte das Glas auf den Strand ein und ich entdeckte sie sofort. Martin und sein Mädchen, unten bei Kyres Bootshaus. Sie hatten Kyres Boot herausgeholt und schleppten es zum Wasser, was ich nicht weiter beunruhigend fand. Es war ein Augenblick vollkommener, unnatürlicher Stille. Dann hörte ich den Außenbordmotor anspringen und sah, wie das Drama seinen Lauf nahm. Wie Martin Crosby ins Boot stieg und auf dem Fjord hinausfuhr, während seine Gefährtin am Ufer blieb. Ich begriff es wirklich nicht. Weder als das Boot hinaus ins offene Meer tuckerte und dann hielt, keine 20 Meter vom Strand, noch als Maya zum kleinen Rasen vor der Hütte ging, vermutlich um besser sehen zu können, wie das Boot anhielt. Der Motor leise im Leerlauf brummte und Martin Crosby dort im Boot hockte und aussah, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Hatte er aber. Und bisher war ihm Kyres Boot völlig egal gewesen. Maya sah ihm nach, die Hand erhoben, als wollte sie ihm zuwinken. Ganz Unschuld und liebeskranke Blödheit. Und dann war er plötzlich verschwunden. Nur 10, 15 Meter weit draußen, bestimmt nicht mehr. Und gerade in einer Tiefe, die einem erwachsenen Mann nicht gefährlich werden konnte, stand er auf, hob die Hand, als wollte er zurückwinken, flackerte einen Augenblick wie eine Figur in einem körnigen alten Film aus den 20er Jahren und verschwand geräuschlos. Es gab später keinen Beweis dafür. Seine Leiche wurde nie gefunden. Nur ich war da und sah, was geschah. Meinte es zumindest. Eine Sekunde bloß habe ich nicht hingeschaut. Ein rascher Blick dorthin, wo Maya stand und ihm nachspähte. Doch in dieser Sekunde geschah es und er verschwand. Und obwohl ich sein Gesicht nicht deutlich erkannte, hatte ich einen kurzen Moment lang den Eindruck, dass er glücklich war. Und Maya war ebenso glücklich. Ihr Gesicht habe ich gesehen. Und ich wusste, dass Maya nichts unternehmen würde, um ihn zu retten. Vielleicht war es auch genau dieses Glück, warum ich eine Sekunde wegschaute. Der Anschein von Glück, der zu grauenhaft war, ihn mit ansehen zu müssen. Ich glaube, in der Sekunde habe ich geschrien. Und in eben diesem Augenblick hielt Mutter mit ihrer Arbeit im Atelier inne und spitzte die Ohren. Und als ich zu dem Rasen vor der Hütte zurückschaute, war Maya ebenfalls fort. Als hätte keiner von beiden je existiert. Vielleicht hatte ich das Ganze doch nur geträumt. Ich musste den Bann brechen. Als ich durch den Birkenwald und über die Wiese rannte, wusste ich nicht, dass Mutter kaum 20 Meter hinter mir mit diesem raschen, zielstrebigen, für sie so typischen Schritt folgte. Ich wusste es erst, als wir zur Hütte kamen und vor der Tür zum Schuppen auf Maya stießen. Ich wusste es erst, als ich an Mayas Miene erkannte, dass sie hinter mir jemanden sah, deren Anwesenheit sie überraschte. Und als ich mich umsah, spürte ich, dass ich mich in einem Bereich vorgewagt hatte, in den ich nicht gehörte. Maya war ruhig und sehr still. Eine Stille, die man auch für die Folge eines Schocks hätte halten können. Sehr clever. Dann machte sie einige Schritte in Richtung Strand, dahin, wo das Boot schaukelte und sich langsam um sich selbst drehte. Mutter packte sie im Arm. Ist jemand da draußen? Maya drehte sich um und blickte ihr ins Gesicht. Mutter schaute sich zu mir um. Was hast du gesehen? Ich bekam kein Wort über die Lippen. Vielleicht lag es daran, dass Maya jetzt mich wie gebannt anblickte. Was ist hier los? Maya schüttelte den Kopf. Haben Sie Hilfe geholt? Maya sah verwirrt rein. Wieder schüttelte sie den Kopf. Hier gibt es kein Telefon. Kein Telefon? Mutter ging vor, bis ans Wasser, den Blick aufs leere Boot gerichtet. Der Fjord lag reglos da. Silbrig. Sehr still. Was ist hier passiert? Ich ging hinter ihr her, weil ich nicht wollte, dass Maya mich im Rücken meiner Mutter ansah. So absurd es klingt. Ich hatte Angst, sie könnte mich auf irgendeine Weise infizieren, sodass ich sie nie wieder los würde. Martin Crosby war in dem Boot. Ich habe ihn gesehen. Martin Crosby? Der aus der Hütte. Und du hast ihn gesehen? Ja. Und was ist mit ihm passiert? Er kann nicht einfach verschwunden sein. Mutter drehte sich zu Maya um. Nur war Maya fort. Wer war dieses Mädchen? Kennst du sie? Ich wollte nicht über Maya reden. Nicht hier, direkt am Wasser, auf dem sich das Boot noch immer langsam in der Strömung drehte. Hier, wo ich zu spüren meinte, dass Martin noch irgendwo da draußen unter Wasser dahintrieb, nur wenige Meter weit fort. Doch jenseits aller Rettungsversuche. Kennst du sie? Mhm. Sie war eine Freundin der Siegfriedsons. Der Siegfriedsons? Ich wusste plötzlich, warum sie so ruhig wirkte. Sie nahm an, dass mir dieses Mädchen einen Streich gespielt hatte. Sie dachte, ich hätte mir dies alles nur ausgedacht und litte noch unter den rätselhaften Unfällen meiner Schulfreunde, unter Prüfungsstress, darunter, dass ich mich nicht entscheiden konnte, was ich mit meinem Leben anfangen wollte, was natürlich lachhaft war. Sie wusste, dass die Siegfriedsons nicht meine Freunde waren. Ich hatte nämlich keine. Auch das wusste sie. Und hatte all die Jahre nichts daran auszusetzen, dass mein einziger Freund ein alter Mann war, der am Wasser wohnte und verrückte Geschichten erzählte. Weißt du wirklich genau, was du gesehen hast? Ja. Die Sommernächte können einem Streiche spielen. Was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Na gut. Sie legte eine Hand auf meinen Arm, gleich unter dem Ellbogen. Wir müssen jetzt zurück nach Hause. Du stehst noch unter Schock. Nein, wir müssen Hilfe holen. Zurück nach Hause. Können wir denn gar nichts tun? Nein, wir können hier nichts mehr tun. Wir müssen nach Hause zurück. Sie war meine Mutter und sie hatte sich um mich, nicht um irgendein auf Abwege geratenes Mädchen zu kümmern oder um einen Phantomselbstmord. Zu Hause rief sie jemanden an, der ihr Fragen stellte, die sie beantwortete. Jemand, der sie beruhigte. Ich habe nie herausgefunden, wer es war. Dann gab sie mir einen Aquavit und blieb bei mir sitzen, bis ich bereitwillig ins Bett ging. Morgen würde alles besser aussehen. Für alles würde sich eine Erklärung finden. Nur eine einzige weiße Nacht war nötig gewesen, um mich gründlich zu verstören. Nach 2-3 Tagen nahezu völliger Schlaflosigkeit fiel ich gegen Mitternacht in einen tiefen Schlaf, aus dem ich erst kurz vor 3 Uhr am nächsten Nachmittag wieder aufwachte. Im selben Moment wusste ich, dass irgendwas nicht stimmte. Jemand war unten bei Mutter, eine fremde Person. Panische Angst. Echte Panik. Leibhaftige Angst. Die Haustür fiel ins Schloss. Ich lief auf den Treppenabsatz ans Fenster. Ich wusste sowieso, wenn ich sehen würde. Nicht, dass Maya in unser Haus kam, aber dass Mutter sie einließ, erschütterte mich. Fast sprang ich die Treppe hinunter. Ich wusste, Mutter war in der Küche. Ich spürte ihre Aufmerksamkeit. Eine Aufmerksamkeit, die sie der Hyldra gewidmet hatte. Wie lang? Als ich die Küche betrat, sah ich, dass es mehr als nur ein paar Minuten gewesen sein mussten. Auf dem Tisch standen zwei Tassen und in der Luft hing ein seltsamer Geruch. Was hatte Maya hier zu suchen? Mutter schloss für eine Sekunde die Augen. Sie dachte nach. Dann musterte sie mich mit freundlichem, besorgtem Blick. Du bist auf? Wie fühlst du dich heute? Warum war sie hier? Was hat sie in diesem Haus verloren? Ich werde sie malen. Was? Es hätte ein Aufschrei berechtigter Wut sein sollen. Ich male sie. Ich riss mich sehr zusammen. Ein Porträt? Ich dachte, du malst keine Porträts mehr. Stimmt. Aber anscheinend hatte ich mich geirrt. Kommt sie noch mal wieder? Hast du was gegen sie? Ob ich was gegen sie habe? Komm schon, Liv. Weißt du, für das Mädchen war es auch ein Schock. Sie glaubt, dass an jenem Abend etwas Schreckliches geschah. Nur ist sie davon überzeugt, dass es ihr geschah. Es hat irgendwas mit diesem Mann zu tun. Ja, tatsächlich. Und was soll ihr geschehen sein? Ich weiß nicht. Aber irgendwas ist passiert. Das sieht man ihrem Gesicht an. Ach ja? Ja. Und um das herauszufinden, muss ich das Bild zu Ende malen. Trink deinen Tee. Du musst dich ausruhen. Ruhig bleiben. Du sollst dich nicht aufregen. Später, viel später, sah ich das Bild, das in jenen wenigen Tagen mit Maya entstand und das sie mir damals unter einem fadenscheinigen Vorwand vorenthalten hatte. Das schreckenerregende Gemälde eines kalten, manischen Kindes in etwas, das, wenn auch nicht ganz, dem Körper einer Frau entsprach. In jenen Tagen allerdings entwickelte ich eine bittere, ungebührliche Neugierde, was geschehen würde, wenn Mutter mit dem Bild fertig war und Maya ohne viel Federlesens fortschickte. Denn ich war mir ziemlich sicher, dass sie genau das tun würde. Also wartete ich. Ich wartete noch 2 Tage. Dann wusste ich, dass Mutter die Arbeit am Bild abgeschlossen hatte. Ich konnte hören, wie sie im Atelier aufräumte und die kleinen praktischen Dinge erledigte, die anstanden, wenn sie mit einem Werk fertig war. Ich stand auf, zog mich an und eilte nach unten. Maya saß auf dem breiten Fels mitten im Steingarten und wirkte völlig entspannt. Das Gesicht ruhig, die Augen halb geschlossen, genoss sie die Sonne, als hätte sie ihr Leben lang hier gewohnt. Die zweite Tochter, meine gegensätzliche Schwester, heller und dunkler als ich, mit mehr Licht und auch mehr Schatten. Ich liebe den Garten bei diesem Wetter. Du nicht? Sie stand auf und ging mir einige Schritte entgegen. Das glaube ich dir gern, aber gewöhn dich nicht dran, du bleibst nicht lang. Es ist schön und warm hier draußen. Aber warum ist es drin so kalt? Ich wollte auf keinen Fall, dass sie mich berührte und musste mich wirklich zwingen, stehen zu bleiben. Wir mögen es kühl. Ist es im Haus zu warm, lockt man kilometerweit allerhand Ungeziefer an. Ja, vielleicht. Aber vielleicht gibt es dafür auch einen anderen Grund. Es heißt, ein Haus nimmt den Charakter der Menschen an, die in ihm wohnen. Dann ist es ja nur gut, dass du nicht hier wohnst. Sag mal, hast du eigentlich schon mal einen Mann gevögelt? Oder bist du so kalt wie euer nettes, kaltes Haus? Ich hatte also recht. Mutter war mit ihr fertig. Wird Mutter dich heute noch einmal brauchen? Ehrlich gesagt muss ich tatsächlich fort. Zumindest für eine Weile. Wehmütig blickte sie zum Haus hinüber. Allerdings war mir nicht klar, wem oder was sie nachtraute. Deine Mutter muss über ein paar Dinge nachdenken. Sie ist eine komplizierte Frau. Ach, findest du? Oh ja, sie ist ein Rätsel. Ich hätte es ohne weiteres gut sein lassen können. Ich hätte zumindest in diesem Augenblick freundlich zu ihr sein können. Ich frage mich nur, warum du nicht wieder zu dir nach Hause gehst. Da ist es doch bestimmt warm und gemütlich. Mein Gott, ich wusste doch, dass ihr Zuhause das reinste Chaos war. Mein Zuhause? Das liegt im Wind. Und ich gehe dahin, wohin der Wind mich trägt. Mit einem leichten Kopfnicken wandte sie sich von mir ab. Und wenn er sich nicht in eben diesem Moment bewegt hätte, wäre ich mit Maya viel zu beschäftigt gewesen, um Kyre Obdal zu bemerken, der halb versteckt im Schatten unter den Birken am anderen Ende des Gartens stand. Du armes Mädchen. Ja. Jetzt, da das Spiel mit dem Porträt vorbei war, kamen mir die Tage vor wie eine Zeit danach. Ich glaube, ich dachte, da der Sommer vorbei sei, sei auch die Geschichte zu Ende, die wir uns im Verlauf der letzten Monate erzählt hatten. Deswegen war ich ziemlich erstaunt, als ich 3 Tage später Maya am Gartentor sah, wie sie zum Haus herüberschaute. Wie sie da stand, erinnerte sie mich an meine erste Begegnung mit Martin Crosby. Wie lächerlich. Plötzlich waren überall Federn. Sie schwebten zu Hunderten in den Garten. Kohlschwarz und möwengrau. Sie stammten nicht von einem einzigen Tier, nicht so, als fände man einen toten Vogel irgendwo unter einer Hecke. Nein, es gab Federn aller Art, auch blassblaue, mit Streifen von unfassbar zartem Rosapink, eine einzelne Strähne kaisergelb, Hunderte, Tausende. Mir kam der Gedanke, dass ich Mutter holen sollte. Hätte ich das nur getan? Gleich darauf war es vorbei. Und plötzlich war da nur eine Handvoll dreckiger Federn, wie das Überbleibsel eines Vogels, den eine Katze vertilgt hat. Was war das? Was war was? Die Federn. Sie blickte zu Boden. Ein paar gräuliche Federn lagen direkt vor ihren Füßen. Ah ja, ich verstehe. Federn. Nein! Einen lächerlichen Augenblick lang wollte ich erklären, wenn da nicht Kyrre Opdahl aufgetaucht und uns langsam über dem Weg entgegengekommen wäre. Einen guten Morgen, den jungen Damen. Was für ein wunderschöner Tag. Ja, ein wunderschöner Tag. Nun, machen wir das Beste daraus. Das gute Wetter wird nicht lang halten. Ja, Sie haben völlig recht. Der Winter kommt. Und wo bleibt dann ein armes Mädchen wie ich? Nun, da unten gibt es ein warmes Plätzchen, falls jemand eine Schlafstelle sucht. Er lächelte nicht. Er wartete auf ihre Antwort, doch redete er nicht mit einem jungen Mädchen. Er richtete sich an die Hyldra. Ist nicht viel, aber Platz genug für einen Wintergast. Es klang fast wie der plumpe Versuch eines fiesen alten Kerls, sich an ein junges Mädchen heranzumachen und ihre missliche Lage auszunutzen. Aber natürlich begriff ich gleich, was er vorhatte. Er beschützte mich, beschützte Mutter, die einzigen Menschen auf der Welt, die er wirklich liebte, indem er den Lockvogel spielte. Naja, ich weiß nicht. Wie viel Platz ist denn da? Genug. Ich will Ihnen aber keine Unannehmlichkeiten bereiten. Tun Sie nicht. Naja, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich kenne Sie doch nicht mal. Ich Sie auch nicht. Aber das ist doch kein Problem, oder? Und ich bin mir sicher, dass wir zu einer Abmachung kommen. Abmachung? Nun, warum sehen Sie es sich nicht einfach an? Ist nicht weit. Wir könnten unterwegs miteinander reden. Aber ich warne Sie. Sie haben ja keine Ahnung, worauf Sie sich einlassen. Ich blickte Kyrre an und sah die zusammengekniffenen Lippen, den starren Blick, sah den Gesichtsausdruck eines Mannes, der fest entschlossen war, etwas Schreckliches zu tun. Du kannst jetzt nicht gehen. Ich glaube nicht, dass Mutter schon mit dem Bild fertig ist. Das glaube ich aber doch. Ich glaube, es war schon am ersten Tag fertig. Wenn ich mich nicht irre, dann hat deine Mutter das Bild schon vor langer Zeit angefangen und konnte es erst jetzt zu Ende bringen. Das traf mich wie ein Schlag. Und zum ersten Mal wurde mir klar, dass Maya, als sie für Mutter Modell saß, die Treppe an meiner Zimmertür vorbei hinaufgestiegen war. Dass sie dabei das Porträt gesehen haben musste, das Mutter vor so langer Zeit begonnen und ohne ein Wort der Erklärung aufgegeben hatte. Und jetzt glaubte sie, es durchschaut zu haben. Hat sie aber nicht. Denn was sie gesehen hatte, war nicht die Wahrheit. Ich war nicht wie sie. Und Mutter wusste das. Sie wusste es. Und was sie in diesem Porträt einzufangen versuchte, war mehr oder weniger das Gleiche, was Kyrre sah, wenn er sagte, dass Maya die Hyldra war. Auch wenn Mutter den Aberglauben des alten Mannes zweifellos belächelte, so sah sie in Maya doch ein Mädchen berührt von einer Dunkelheit, die vielleicht bloß gewöhnliches Pech, vielleicht aber auch eine Art Besessenheit war. Eine Art Talent für Tragisches, die es der Dunkelheit gestattete, durch sie hindurchzuwirken. Und genau das hatte Mutter festhalten wollen. Mayas Empfänglichkeit. Nicht dieses verlorene Mädchen, sondern ihre Empfänglichkeit im abstrakten Sinn. Maya und Kyrre gingen langsam, Seite an Seite, unterhielten sich nicht, schauten sich nicht einmal an und sahen aus wie Familienmitglieder, die, ob sie nun einander mochten oder nicht, durch Blutsbande und Geschichte auf immer verbunden waren. Ich war schon fast im Haus, als ich den Schrei hörte. Es war ein Laut, ein Schrei, ein Kreischen, ein wildes, angstdurchsetztes Brüllen, das einen schrecklichen Augenblick lang direkt neben mir ausgestoßen zu werden schien, ehe ich es einordnen konnte und begriff, dass es aus der Richtung kam, in die die beiden vor wenigen Minuten gegangen waren. Erschreckend in seiner Endgültigkeit hätte ich nicht zu sagen gewusst, ob er von einem Mädchen, einem alten Mann oder einem Tier stammte. Ich rannte blindlings darauf zu, aber ich sah niemanden. Das verwirrte mich, das und der Geruch. Stark, dunkel, überwältigend fast. Und nur für einen Augenblick so intensiv, dass mir schwindelig wurde und ich mich vornüberbeugen musste. Hände auf den Knien, Kopf gesenkt, benommen von diesem dunklen Wasser- und Rauchgemenge. Fast wie der Geruch, wie wenn man ein offenes Feuer löscht. Ich glaube, dass ich in diesem Moment zum ersten Mal gewusst habe, dass Kyrre fort war. Ich wusste es noch, ehe ich diesen Geruch wahrnahm und die Flecken sah. Schwarze, tintige Flecken, die wie Ruß oder Staub aussahen. Nur als ich die Hand ausstreckte und mit der Fingerspitze über ein gelb gewordenes Birkenblatt strich, fühlte sich der Fleck ölig an. Ölig wie etwas Lebendiges, wie Überreste, die man im Wald findet. Die Flecken waren überall, dick, schwarz, umweht vom dunklen, rauchigen Geruch, der mich an dieser Wegbiegung halten ließ, auf halber Strecke zwischen unserem Haus und dem von Kyrre. Und mit einem Mal fing es an zu regnen. Riesige, kalte Tropfen. Plötzlich und tintenschwarz. Laut auf dem Dach. Kalt für Hände und Gesicht. Chaotisch unter den Bäumen flutet dieser Regen durch die Äste, prallt von Blättern ab, wäscht alles sauber, wäscht die letzte Wärme fort, jeden Makel, jede Spur von dem, was einen ganzen Sommer lang war. Ich stand da, unfähig, mich zu rühren, und sah zu, wie die schwarzen Flecken von den Blättern gespült wurden. Mutter malt noch. Und obwohl ihre Bilder düsterer geworden sind, zumindest in den Augen mancher Kritiker, ich sehe in ihnen eher das Gegenteil von Dunkelheit, verkaufen sie sich noch immer gut. Inzwischen habe ich auch entschieden, was ich mit meinem Leben anfangen will. Es hat eine Weile gedauert. Nur wusste ich nach diesem Sommer, dass ich an diesen Ort gehöre. Und ich hege auch nicht die Absicht, von hier fortzugehen. Mutter und ich sind uns nun gleich, weil mir ein ungeheures Privileg eingeräumt wurde. Mir wurde gestattet, etwas zu sehen, das nie geschehen sein konnte. Und dieses Ereignis bleibt mir wie ein unsichtbarer Gefährte oder eine Narbe. Wir sind uns nun auf eine Weise gleich, auf die es nicht im Mindesten ankommt. Denn ich habe das Gewebe der Welt durchschaut, auf das sich alle geeinigt haben. In hellen Sommernächten. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von John Burnside. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Zweiter Teil. Die Rollen und ihre Darstellerinnen und Darsteller. Liv Rostal, Julia Riedler. Angelika Rostal, Barbara Auer. Siegfried Rüvoll, Achim Buch. Kyrre Obdahl, Wolf-Dietrich Sprenger. Kate Thompson, Viktoria Trautmannsdorf. Maja, Maria Magdalena Wazinska. Musik, Katrin Schüler-Springorum. Technische Realisation, Peter Kretschmann, Gerd-Ulrich Poggensee und Nicole Graul. Regieassistenz, Ralf Jordan. Hörspielbearbeitung und Regie, Barbara Mehrkötter. Produktion, Norddeutscher Rundfunk 2013. Redaktion und Dramaturgie, Henning Rademacher.